Ich rede jetzt mit deiner Mutter. Nein, warten wir bis morgen. Behalten wir es bis zur Hochzeit für uns. Sie reißt mir den Kopf ab. Ach Quatsch, die wird sich freuen. Wenn sie sieht, wie glücklich wir sind und wie wir beide strahlen, dann wird bestimmt alles gut. Okay, ich mach's. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich weiß, warum ich hier bin. Sam? Ich habe mir immer eine kleine Tochter gewünscht. Und dass ich jetzt gleich eine große bekomme, freut mich riesig. Sam, aber ich habe... Ich weiß, das kommt alles ein bisschen plötzlich. Aber sag mal, weiß deine Mutter eigentlich, dass du es weißt? Um Gottes Willen, nein. Und wenn sie das rauskriegt, dann habe ich... Ist gut. Hör mal, wer führt dich morgen zum Altar? Niemand. Irrtum, ich. Du. Ja. Hey, und mach dir wegen Donna keine Sorgen, ha? Vor der fürchte ich mich nicht. Sehr. Kann man nur so auf der Leitung stehen? Ich bin dein Vater! Harry! Ja, klar! Deshalb hast du mich eingeladen, weil dein alter Herr dich morgen zum Traualtar führen soll. Keine Angst, auf mich kannst du zählen. Ich bin...